Im Norden und Osten Europas beheimatet, gehörten die Germanen zu den Völkern, deren Verhältnis zum Römischen Reich sich sehr wechselvoll gestaltete. Es war geprägt von Konfrontation, Expansion, Invasion und Integration. Bei den ersten Begegnungen mit den Germanen gegen Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts konnten die Römer deren Angriffe erfolgreich abwehren und selbst weit in germanische Gebiete vorstoßen. Nachdem der Limes eine Zeit lang die römische Grenze vor feindlichen Offensiven gesichert hatte, drangen seit dem späten zweiten Jahrhundert Germanen immer häufiger und zahlreicher in römische Gebiete ein und gründeten schließlich im 5. Jahrhundert eigene Reiche auf dem Territorium des Imperium Romanum. Die Bezeichnung Germanen, die in der späten Kaiserzeit wenig benutzt und durch andere Völkernamen wie zum Beispiel den der Alamannen ersetzt wurde, ist recht pauschal und klischeehaft und lässt ethnische, kulturelle und sprachliche Unterschiede außer Acht. Sie diente eher dazu, aus propagandistischen Gründen die Wildheit der Barbaren jenseits der neuen Reichsgrenze zu betonen. Angesichts dieser Sachlage spreche eigentlich nichts dagegen, generell die Existenz der Germanen zu bezweifeln und den antiken Germanenbegriff aufzugeben. Eine solche Vorgehensweise würde aber das Problem nicht lösen und keine größere Klarheit schaffen. Bei den Stammesbildungen der damaligen Zeit handelte es sich um sehr dynamische Prozesse. Die Stämme bildeten keine festen kulturellen und ethnischen Gemeinschaften, sondern ihre Zusammensetzung veränderte sich stetig. Völker, die größtenteils derselben Sprachfamilie und demselben Kulturkreis angehörten, konnten sich mit anderen, nicht-germanischen Völkern, beispielsweise der Gallier, Sarmaten oder Hunnen, zusammenschließen und eine neue Identität ausbilden. Prägend und bestimmend für die Stammesbildung waren häufig Herrscher, die auf ihren Feldzügen umfangreiche Heere um sich scharten und so verschiedene Gruppierungen eines Volkes an sich banden. Fasst man die wenigen Angaben, die über Könige bei den verschiedenen Germanenstämmen vorliegen, zusammen, entsteht kein einheitliches Bild über die germanische Königsherrschaft. Es gab zeitliche und regionale Unterschiede, und verschiedene Formen existierten gleichzeitig nebeneinander. Die Herrschaftsstrukturen unterlagen zudem einem steten Wandel. Da die ersten bekannten Germanenstämme nicht auf Dauer zusammenhielten, konnten ihre Könige keine nennenswerten Herrschaftsorgane ausbilden. Sie lebten vornehmlich von der Aktion. Unter dem Einfluss der Römer veränderten sich aber allmählich die Strukturen des germanischen Königtums. Gerade in der Spätantike verband sich oft römische Befehlsgewalt mit königlicher Macht, indem beispielsweise ein König wie Alarich als Heermeister mit seinen Soldaten in römische Dienste trat. Mit der Gründung von Reichen auf römischem Territorium übernahmen Germanenkönige dann noch die bestehenden Verwaltungsstrukturen und die Gerichtsbarkeit. Indem sie anfingen, über Römer zu herrschen, die in der Regel mehr als 90% ihrer Untertanen stellten, erhielt ihre Herrschaft einen neuen, andersartigen Charakter. Zudem gingen germanische Herrscher, wie es bei den Merowingern zu beobachten ist, mit der Kirche eine enge Verbindung ein, die dazu beitrug, ihre Herrschaft religiös zu legitimieren. Mit den hier ausgewählten Biografien von Arminius, Alarich und Theoderich sollen verschiedene Formen und Entwicklungen der Königsherrschaft bei den Germanen vorgestellt werden. Arminius, die Befreiung Germaniens. Übrigens brachte Arminius, weil er nach dem Abzug der Römer und der Vertreibung des Maroboduus die Königsherrschaft anstrebte, das Freiheitsverlangen seiner Landsleute gegen sich auf. Und während er, als man ihn mit Waffengewalt angriff, mit wechselndem Glück kämpfte, fiel er durch eine List seiner Verwandten. Ohne Zweifel war er der Befreier Germaniens, der das römische Volk nicht in seinen Anfängen, wie andere Könige und Heerführer, sondern in der höchsten Blüte seiner Macht herausforderte, der in Schlachten mit wechselndem Erfolg kämpfte, im Krieg unbesiegt blieb. Er lebte 37 Jahre lang. 12 Jahre war er an der Macht, bis heute wird er bei den barbarischen Völkern besungen. In den Geschichtswerken der Griechen, die nur ihre eigenen Taten bewundern, taucht er nicht auf. Bei den Römern ist er ebenfalls nicht berühmt, da wir die alten Taten rühmen, neuen indes gleichgültig gegenüberstehen. Mit diesem Seitenhieb gegen seine eigenen Landsleute versuchte der römische Staatsmann und Historiker Tacitus, ein Resümee der historischen Leistung und Bedeutung des Cheruskerfürsten Arminius zu ziehen, das nicht ohne Nachwirkung blieb. Gerade die Bezeichnung als Befreier Germaniens, die vor allem auf seinen Erfolg in der Varusschlacht zielt, blieb bis heute an Arminius haften. Germanien befreite er, weil Augustus die seit Caesar praktizierte Germanienpolitik aufgab. Dieser hatte zwar 55 und 53 vor Christus den Rhein überschritten, jedoch trug er sich dabei nicht mit Eroberungsabsichten, sondern tat dies eher zur Abschreckung und Demonstration seiner Macht. Augustus leitete, nachdem der Alpenraum und die Balkanhalbinsel fest unter römische Kontrolle geraten waren, weiträumige Operationen gegen die Germanen ein. Welche Ziele er mit seinen Feldzügen in Germanien verfolgte, lässt sich schwer sagen, weil die Quellen hierüber keine Auskunft geben. Jedoch kann als ein zentrales Motiv die Sicherung Galliens angenommen werden. Ferner dürfte Augustus von dem Ehrgeiz besessen gewesen sein, das Werk Caesars fortzusetzen und mit der Eroberung Germaniens noch zu übertrumpfen. Unklar blieb lange Zeit auch, mit welcher Intensität die Römer seit 12 vor Christus daran gingen, ihre Herrschaft in Germanien zu etablieren. Gegen die These, dass sie keine dauerhafte Beherrschung dieses Gebietes anstrebten, sprachen Hinweise in den Quellen. Nach ihnen machte Tiberius Germanien fast zu einer tributpflichtigen Provinz und fingen die Römer an, Städte anzulegen, so dass sich die Germanen den neuen, das heißt den römischen Sitten anpassen mussten. Neueste archäologische Funde haben die Aussagen mehr oder weniger direkt bestätigt und legen daher die Vermutung nahe, dass Germanien zumindest teilweise provinzialisiert werden sollte. In dieser Zeit der römischen Expansion wuchs Arminius auf. Da Tacitus seine eingangs zitierte Bemerkung über dessen Tod an das Ende seiner Berichte über das Jahr 19 stellte, muss Arminius um 18 vor Christus geboren worden sein. Arminius kam aus einer der führenden Familien seines Stammes. Sein Vater war der Fürst Sigimer, der wie sein Bruder Ingujomerus auf der Seite der Römer stand und die pro-römische Partei unter den Cheruskern anführte. Wohl auf seine Initiative traten Arminius und sein Bruder, der nur unter seinem lateinischen Namen Flavus, der Blonde, bekannt ist, in den römischen Heeresdienst. Nicht ganz auszuschließen ist, dass beide nach Unterwerfung der Cherusker für einige Zeit als Geiseln bei den Römern lebten. Infolge seiner Intelligenz und Tapferkeit war Arminius als Soldat sehr erfolgreich, denn er erwarb das römische Bürgerrecht und sogar den Rang eines römischen Ritters. Arminius, dessen Name wohl die latinisierte Form eines germanischen Namens ist, nahm mit der Verleihung des Bürgerrechts höchstwahrscheinlich das kaiserliche Gentilnomen an und hieß demzufolge mit vollem Namen Gaius Iulius Arminius. Den Ritterrang erwarb er sich vermutlich als Kommandeur einer Hilfstruppe, die aus Angehörigen seines Stammes bestand. Die Annahme, dass der Cherusker in Pannonien als Offizier diente, scheint zuzutreffen. Arminius hätte dann, nachdem er 7 nach Christus als Heerführer an die Macht gekommen war, in Pannonien die Römer im Kampf gegen die Aufständischen unterstützt. In dieser Zeit durfte er aber auch seine guten Kenntnisse des Lateinischen erworben haben. Als Präfekt einer cheruskischen Auxiliareinheit wäre Arminius danach 8 oder 9 nach Christus in seiner Heimat zurückgekehrt. In der Zwischenzeit hatte Publius Quinctilius Varus den Oberbefehl über die eroberten germanischen Gebiete erhalten. Varus war mit den dortigen Verhältnissen in keiner Weise vertraut und zudem ohne nennenswerte Kriegserfahrung. Zwar hatte er bereits Erfahrungen als Statthalter in Syrien gesammelt, jedoch reichten sie nicht für ein Gebiet aus, das erst seit 20 Jahren unter römischer Herrschaft stand, dessen Provinzialverwaltung aber noch ausgebaut werden musste. Im Umgang mit den Stammesfürsten ließ Varus denn auch das nötige Fingerspitzengefühl vermissen und vergriff sich im Ton, gerade wenn es um die Zahlung von Tributen ging. Deshalb regte sich bald Unmut unter den Germanen. An die Spitze dieser Bewegung setzten sich mit anderen Stammesfürsten Sigimer und Arminius, obwohl oder gerade weil sie das persönliche Vertrauen des Varus besaßen und oft bei ihm zu Gast waren. Dabei mag bei ihnen auch machtpolitisches Kalkül eine Rolle gespielt haben, Die Cherusker waren nämlich einmütig gegen die Römer. Ob Arminius damals noch als römischer Präfekt fungierte, ist umstritten. Mit seiner großen Überzeugungskraft gelang es Arminius, viele weitere Stammesfürsten für einen Aufstand zu gewinnen. Die Germanen gingen bei ihren Planungen sehr vorsichtig vor. Sie wiegten Varus in Sicherheit, indem sie seine weisen richterlichen Entscheidungen lobten, die Segnungen der römischen Herrschaft priesen. Als einzelne Stämme um militärische Unterstützung baten, schickte er ihnen Soldaten und dezimierte so seine eigenen Truppen. Varus fühlte sich so sicher, dass er Warnungen aus seiner engsten Umgebung in den Wind schlug. Als Varus erfuhr, dass in entfernt gelegenen Gebieten ein Aufstand ausgebrochen sei, rückte er bedenkenlos mit 3 Legionen, 3 Ahlen und 6 Kohorten aus und führte zudem noch einen umfangreichen Tross mit sich, dem viele Frauen, Kinder und Sklaven angehörten. Unter dem Vorwand, weitere Truppen für Varus zu rekrutieren, entfernten sich germanische Verbündete von dem Heer, mobilisierten ihre Landsleute und überfielen römische Einheiten in ihren Stammesgebieten. In dem unwegsamen, hügeligen Gelände kamen die schwer bewaffneten Truppen des Varus nur langsam voran, da sie Bäume fällen, Wege anlegen und Brücken bauen mussten. Starker Regen und Sturm machten ihnen zusätzlich zu schaffen. Ihre Marschordnung geriet immer mehr durcheinander. Dies war die Situation, auf die Arminius gewartet hatte. Aufgrund seiner Dienstzeit im römischen Heer wusste er nur zu gut, dass seine Soldaten den Legionären zumal in einer offenen Feldschlacht eindeutig unterlegen waren. Ohne Panzer und Helm und hiebfeste Schilde konnten sie gegen einen überdies sehr diszipliniert kämpfenden Feind wenig ausrichten. Dagegen waren sie, ihm im waldigen und sumpfigen Gelände, in dem sie sich gut auskannten, mit Angriffen aus dem Hinterhalt überlegen. Dies musste nun Varus selbst erfahren. Geschützt durch das Dickicht der Wälder beschossen die leicht bewaffneten Germanen seine Truppen aus der Ferne und griffen sie erst dann aus der Nähe an, als sie kaum Gegenwehr verspürten. 3 Tage zogen sich auf diese Weise die Kämpfe zwischen Römern und Germanen hin, bis am 4. Tag die Germanen, die immer wieder Zulauf erhalten hatten, ihre Feinde umzingelten und niedermetzelten. Der genaue Ort des Schlachtfeldes ist nicht überliefert, nur dass er im Teutoburger Wald lag. Diese Tatsache hat Anlass zu zahlreichen Spekulationen und Lokalisierungsversuchen gegeben. Neuere Funde von Münzen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen sprechen jedoch dafür, dass bei Kalkriese im Osnabrücker Land an einem zwischen einem Berg und einem Moorgebiet gelegenen Engpass einer der letzten Kämpfe dieses Feldzuges stattfand. Angesichts der Aussichtslosigkeit ihrer Lage begingen Varus und einige seiner Offiziere und Soldaten Selbstmord, während andere zu fliehen versuchten. Allerdings entkamen nur wenige. Mit den Legionären, die in ihre Hände fielen, gingen die Germanen auf Geheiß des Arminius, der sie von einer Tribüne aus dazu anhielt, grausam um. Sie wurden gefoltert, gehängt oder an Altären den Göttern geopfert. Toten schlugen die Germanen die Köpfe ab und nagelten sie an Baumstämme. Varus' halbverbrannter Leichnam wurde zerstückelt, dessen zuvor abgetrennten Kopf schickte Arminius an den Markomannenkönig Maroboduus als Beweis für seinen Triumph. Als der Kaiser von dieser vernichtenden Niederlage erfuhr, soll er seine Kleider zerrissen und ausgerufen haben: »Quinctilius Varus, gib mir die Legionen wieder!« Da er um den Bestand der gallischen und germanischen Provinzen fürchtete und mit einem Großangriff auf Italien rechnete, mobilisierte er so viele Soldaten wie möglich. Augustus beruhigte sich erst wieder, als er hörte, dass die Germanen nicht bis zum Rhein vorgedrungen und die germanischen Besitzungen weiterhin gesichert seien. Mit seinem Sieg hatte Arminius Germanien aber noch lange nicht befreit. Es war dies nur der Auftakt zu einer Reihe langwieriger und zermürbender Kämpfe mit den Römern, die überdies die Cherusker spalten sollten. Bereits im Jahre 10 beauftragte Augustus seinen Adoptivsohn Tiberius, dort ein weiteres Mal für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Tiberius operierte zunächst vorsichtig, war auf die Sicherung des Rheines als Reichsgrenze bedacht und mied eher groß angelegte Feldzüge. 13 nach Christus übergab Augustus dann Germanicus die Befehlsgewalt über die Truppen am Rhein. Mit 8 von 25 Legionen befehligte er fast ein Drittel der gesamten römischen Streitmacht und damit ein wesentlich größeres Heer als Varus. Seine Aufgabe bestand auch nach Augustus' Tod im Jahr 14 darin, nicht nur die Niederlage des Varus zu rächen und das Ansehen Roms und seiner Truppen in Germanien wiederherzustellen, sondern durch gezielte, weitreichende Vorstöße den Widerstand der Germanen endgültig zu brechen. Die Voraussetzungen hierfür schienen günstig, denn die bisherigen Vorstöße der römischen Truppen und die Verwüstungen, die sie anrichteten, hatten ihre Wirkung nicht verfehlt, auch nicht auf die Cherusker. Hatte der Sieg über Varus sie zunächst geeint, so brachen nun die vorhandenen Rivalitäten und Feindseligkeiten offen aus. Sigestes, der sich während des Kampfes gegen Varus noch bedeckt gehalten hatte, machte sich immer mehr zum Wortführer der pro-römischen Adelspartei und damit zum direkten Widersacher des Arminius. Die Lage spitzte sich wegen einer Familienfehde schließlich noch weiter zu. Arminius hatte nämlich Thusnelda, Sigestes Tochter, obwohl sie bereits mit einem anderen Mann verlobt war, entführt und geheiratet. Ihr Vater sann daraufhin auf Rache und holte im Jahre 15 seine hochschwangere Tochter zurück. Arminius konnte diese Schmach nicht hinnehmen und ließ Sigestes mit seinem Gefolge einkreisen und belagern. Dieser bat daraufhin Germanicus um Hilfe. Der römische Feldherr ließ sich die Chance, führende Adlige unter ihnen die Frau des Arminius in seine Gewalt zu bringen, nicht entgehen, machte kehrt und befreite Sigestes, der sich ihm unterwarf. Thusnelda und ihren Sohn Tumelicus ließ Germanicus später nach Italien bringen. In Ravenna hielten die Römer Tumelicus jahrelang als Faustpfand fest. Gegen die Truppen des Germanicus setzte Arminius seine bewährte Taktik fort, wenn auch nicht mit demselben durchschlagenden Erfolg wie gegen die des Varus. Nachdem die Römer im Jahr zuvor gezielte Einzelaktionen durchgeführt hatten, gingen sie im Jahre 15 dazu über, durch eine groß angelegte Offensive die Germanen stärker unter Druck zu setzen. Als römische Soldaten in das Gebiet der Katten einfielen, konnten diese den mit ihnen verbündeten Cheruskern nicht wie geplant zu Hilfe kommen. Nach Thusneldas Auslieferung nahmen die Auseinandersetzungen erst recht an Schärfe zu. Arminius sah nun auf Rache und gewann, nachdem Sigestes zum Feind übergelaufen war, viele Cherusker und benachbarte Stämme für einen Feldzug gegen Germanicus. Die von den Römern erhoffte Spaltung der Cherusker war damit überwunden. Allerdings ging zunächst nicht Arminius, sondern Germanicus in die Offensive und stellte dem Cherusker und dessen Gefolge nach. Dieser zog sich in unwegsame Gebiete zurück. Als sich gegen Ende des Jahres Germanicus' Heer wieder zurückzog, verfolgte Arminius die Truppen des Befehlshabers der niederrheinischen Legionen, Aulus Caecina Severus. An den Pontes Longi, einem schmalen Pfad durch sumpfiges Gelände, lauerte er ihm auf. Von dem ringsum ansteigenden Waldgelände konnten die Germanen aus dem Hinterhalt den Feind angreifen. Auch des Nachts gönnten die Germanen den Römern keine Ruhe, sondern leiteten die Bäche, die von den Anhöhen flossen, in den Bereich ihres Lagers um und versetzten sie mit ihren Gesängen und ihrem Lärm in Angst und Schrecken. Am nächsten Morgen nahmen Caecinas Legionen im freien Gelände Aufstellung. Arminius hielt seine Leute jedoch von einem Angriff ab. Erst als er sah, dass der römische Tross im Schlamm und in den Gräben stecken blieb, gab er das Zeichen, indem er rief: »Seht da, Varus und die erneut dem gleichen Schicksal ausgelieferten Legionen!« Diese Taktik verfehlte nicht ihre Wirkung. Die Verwirrung unter den Römern war groß, und sie hätten den Kampf verloren, wenn die Germanen sich nicht so sehr auf ihre Beute gestürzt hätten. So konnten die römischen Soldaten sich in freies Gelände retten. Der Kampf war damit noch nicht zu Ende. Zwar riet Arminius, die Feinde abziehen zu lassen, um sie an einer ähnlichen Stelle erneut anzugreifen, jedoch vermochte sich Ingiomerus mit seinem Plan durchzusetzen, die von den Römern errichteten Schutzwälle anzugreifen. Zu siegessicher und unvorsichtig gingen die Germanen am nächsten Tag ans Werk. Als sie die Wallanlagen erstürmten, fielen ihnen die Römer in den Rücken. Im Nahkampf unterlegen, mussten sie sich zurückziehen. Arminius entkam unversehrt, während sein Onkel schwer verwundet wurde. Der bevorstehende Winter verschaffte ihnen jedoch erst einmal eine Ruhepause. Ungeachtet der eigenen Verluste stieß Germanicus im Frühjahr des Jahres 16 wieder bis zur Ems und Weser vor und ließ dort einen Aufstand der Angrivaria niederschlagen. Um diese groß angelegte Offensive zu stören, erwartete Arminius das Heer des Germanicus an der Weser. Zudem hatte er einen persönlichen Grund für seinen Vorstoß, denn er hatte erfahren, dass sich unter den Römern sein Bruder Flavus befand, der bereits seit einigen Jahren im römischen Heer diente. Arminius bat damals um eine Unterredung mit ihm. Offensichtlich wollte er ihn dazu bewegen, vor der von ihm geplanten Schlacht zu den Cheruskern überzulaufen. Flavus jedoch blieb nach der Unterredung auf Seiten der Römer. Am Tag darauf nahm Arminius mit seinen Truppen Aufstellung an der Weser. Jedoch kam es zunächst nur zu einem Gefecht mit der Reiterei der Bataver. Die entscheidende Schlacht fand bald darauf bei Idis Taviso, einer nicht mehr zu lokalisierenden Ebene im Weserbergland, statt. Arminius hatte einen Teil seiner germanischen Verbündeten in der Ebene aufgestellt, während die Cherusker auf den bewaldeten Anhöhen Stellung bezogen. Jedoch ging diesmal Arminius' Plan nicht auf, weil die Cherusker sich undiszipliniert verhielten und vorschnell angriffen, sodass die Römer ihre Taktik rasch durchschauten. Die römische Reiterei griff die Germanen von der Seite und von hinten an und trieb sie vor sich her, während die römischen Fußtruppen sie zu den Anhöhen zurückdrängten. Trotz seines entschlossenen Vorgehens gelang es Arminius nicht, Ordnung in die eigenen Reihen zu bringen und die römischen Linien zu durchbrechen. Zusammen mit Ingiomerus konnte er entkommen. Obwohl ihre Verluste sehr hoch waren, gaben Arminius und seine Krieger nicht auf. Sie attackierten die Marschkolonnen der Römer und forderten sie am Angrivaria-Wall erneut zur Schlacht heraus. Allerdings war Germanicus die Aufstellung der Germanen verraten worden. Er griff daher selbst in den Kampf ein und ließ nach einer erfolglosen Attacke mit Schleudern und Wurfgeschützen zuerst den Wall beschießen, um ihn dann mit seiner Eliteeinheit zu erobern. Danach drangen seine Einheiten in den Wald ein. Arminius und Ingiomerus konnten trotz ihres beherzten Einsatzes wenig ausrichten. Im Nahkampf waren ihre Truppen den Römern einfach unterlegen. Zwei schwere, verlustreiche Niederlagen hatte Arminius im Jahre 16 hinnehmen müssen. Dennoch brachte dieses Jahr die entscheidende Wende zu seinen Gunsten. Unter schweren Verlusten, die ein Unwetter verursacht hatte, zog sich Germanicus im Hochsommer wieder zurück. Kaiser Tiberius berief bald darauf seinen Neffen und Adoptivsohn ab und setzte den Kämpfen ein Ende. Zu hoch waren die Verluste an Soldaten und Material, zu gering die Aussichten auf eine erfolgreiche Befriedung und Provinzialisierung des Gebietes zwischen Rhein und Elbe. Der Kaiser gab sich daher damit zufrieden, mit der Rückgewinnung der verlorenen Feldzeichen Roms Prestige in Germanien wiederhergestellt zu haben. Nach dem Rückzug der Römer nahmen für Arminius wieder die Machtkämpfe im eigenen Lager zu. Zunächst konnte er seine Macht immer weiter ausdehnen, indem er die Sueben in arge Bedrängnis brachte und sich so zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Maroboduus entwickelte, dessen Anerkennung er noch nach dem Sieg über Varus gesucht hatte. Nachdem auch die Semnonen und Langobarden von dem Markomannenkönig abgefallen waren und sich dem Cherusker angeschlossen hatten, schien er die Oberhand zu gewinnen. Allerdings war jetzt Ingiomerus nicht mehr bereit, sich seinem Neffen und damit einem jüngeren Heerführer unterzuordnen. Mit seinem Gefolge floh er zu Maroboduus. Die Entscheidung brachte 17 nach Christus eine Schlacht. Das erste Treffen ging zwar unentschieden aus, aber als sich Maroboduus daraufhin in sein Reich zurückzog, liefen viele seiner Leute zu Arminius über. Dieser hatte damit den Höhepunkt seiner Macht erreicht, zumal Tiberius weder auf Bitten der Sueben noch König Maroboduus bereit war zu intervenieren. Vielmehr sorgte der Kaiser dafür, dass Maroboduus im Jahre 18 von Germanen aus seinem Reich vertrieben wurde und um Aufnahme bei den Römern bat. Doch war Arminius' Stellung unter den Cheruskern weiterhin umstritten. In Kämpfen mit den eigenen Landsleuten gelang es ihm nicht, die entscheidende Wende herbeizuführen. Schließlich fiel er einem heimtückischen Anschlag seiner Verwandten zum Opfer. Eine Würdigung von Arminius' Leistungen fällt zwiespältig aus. In den Auseinandersetzungen mit seinen Landsleuten war er gleich in zweifacher Hinsicht gescheitert. Zum einen konnte er, selbst nachdem seine innenpolitischen Widersacher Segestes und Ingiomerus weggefahren waren, die aristokratischen Strukturen unter den Cheruskern nicht überwinden und durch eine monarchische Staatsform ersetzen. Zu groß waren der Widerstand und die Feindseligkeiten unter den Nobilis seines Volkes, die auch nach seinem gewaltsamen Ende andauerten und schließlich zum Untergang der Cherusker führten. Zum anderen war es ihm nicht gelungen, durch den Zusammenschluss von mehreren Stämmen ein starkes Germanenreich zu gründen. Erfolgreich war Arminius letztlich trotz seiner Niederlagen in seinen Kämpfen mit den Römern. Hier erwies er sich als überlegener Stratege, weil er als großer Realist und Pragmatiker die Stärken und Schwächen seiner Truppen erkannt hatte. In einem achtjährigen Krieg, der für beide Seiten mit hohen Verlusten verbunden war, verhinderte er die Provinzialisierung des Gebietes zwischen Rhein und Elbe. Alarich, die Eroberung Roms. Die Eroberung Roms kam eigentlich nicht überraschend. Bereits einige Jahre zuvor war Alarich ein derartiges Unternehmen zugetraut worden. Denn in seinem 404 verfassten Epos über den Gotenkrieg ließ der kaiserliche Hofdichter Claudian ihn geradezu prophetisch mit stolzen Worten sagen: »Ich habe so viele Völker und Städte überrannt, ich habe die Alpen bezwungen und als Sieger mit meinem Helm Wasser aus dem Po geschöpft. Was bleibt mir da noch übrig, wenn nicht Rom?« Alarich war vermutlich als Kind oder Jugendlicher 376 mit dem gotischen Stamm der Terwingen über die Donau in das Römische Reich gekommen und hatte mit ihnen den arianischen Glauben angenommen. In den folgenden Jahren stieg er zu einem ihrer Heerführer auf. In einigen Quellen wird Alarich auch als König Rex bezeichnet, doch lässt sich kein Datum für eine Königserhebung ausmachen. Als Heerführer erregte Alarich erstmals Aufsehen, als er keinen geringeren als Kaiser Theodosius daran hinderte, auf dem Weg von Thrakien nach Makedonien den Fluss Hebrus zu überqueren. Es lässt sich nicht mehr genau sagen, ob dieses Ereignis im Jahr 388 oder erst 391 stattfand. Auf jeden Fall gehörte Alarich damals zu der antirömischen Partei unter den Goten, der an keiner Kooperation mit dem Kaiser gelegen war. Da dieser aber die Goten integrieren wollte, setzte er alles daran, Alarich und sein Gefolge für sich zu gewinnen. Das gelang ihm tatsächlich, denn 394 begleiteten sie ihn auf seinem Feldzug gegen den Usurpator Eugenius. Nach einem Marsch quer über den Balkan stießen 394 die feindlichen Heere am Flüsschen Frigidius im heutigen Slowenien aufeinander. Das kaiserliche Heer errang den Sieg, nicht zuletzt dank des aufopfernden und heldenmütigen Einsatzes der Goten. Aufgrund der erlittenen Verluste hoffte Alarich auf eine dementsprechende Anerkennung. Groß war daher seine Enttäuschung, als Theodosius ihm lediglich einen kaiserlichen Ehrentitel verlieh und ihm nicht das erhoffte Kommando über reguläre militärische Verbände anvertraute. Enttäuscht und verärgert kehrten daher Alarich und seine Goten auf den Balkan zurück. Es geschah dies zu einem Zeitpunkt, als die innenpolitische Lage des Reiches durch persönliche Rivalitäten einmal mehr unsicher geworden war. Wenige Monate nach seinem Sieg am Frigidus war Theodosius nach kurzer Krankheit am 17. Januar 395 in Mailand gestorben. Vor seinem Tod hatte er das Reich noch unter seinen Söhnen Honorius und Arcadius aufgeteilt. Im Westen übernahm jedoch der Vandale Flavius Stilicho, ein verdienter Heermeister und Ehemann von Theodosius' Adoptivtochter Serena, die Vormundschaft über den noch minderjährigen Honorius im Westen. Alarichs Goten zogen indes 395 brandschatzend durch Illyrien und Thrakien bis vor die Mauern Konstantinopels, ohne dass sie jemand ernsthaft daran hinderte. Alarich verließ allerdings bald darauf Thrakien und zog nach Makedonien und Thessalien. Vielleicht hatte er die Aussichtslosigkeit einer Belagerung Konstantinopels erkannt, vielleicht wollte er aber auch auf diese Weise seiner Forderung nach einem militärischen Amt erneut Nachdruck verleihen. Ungehindert passierten die Goten die Thermopylen und eroberten Böotien und andere griechische Gebiete. Lediglich Theben blieb aufgrund seiner starken Befestigung verschont. Dagegen fiel Athen in die Hände der Goten, allerdings zerstörten diese nicht die Akropolis, die von einer eigenen Stadtmauer geschützten inneren Stadtbezirke. Danach erstürmte Alarich Megara und setzte seinen Feldzug auf der Peloponnes fort, wo er unter anderem Korinth und Sparta in seine Gewalt brachte. Als Stilicho mit seinen Truppen im Sommer 395 in Griechenland erschien, zog sich Alarich mit seinen Soldaten von der Peloponnes zurück. Bevor es jedoch zu einer Schlacht mit den Goten kam, verschwand Stilicho wieder vom Balkan und überließ den aus dem Osten stammenden Teil seiner Truppen Arkadius. Unter dem Befehl des Goten Gainas marschierten sie nach Konstantinopel, wo Gainas die Ermordung des Rufinus befahl, an dessen Stelle im November 395 der Eunuch und Hofkämmerer Eutropius trat. Nach Stilichos Abzug kehrten die Goten nach Griechenland zurück und setzten 396 und 397 ihre Raubzüge fort. Im Sommer 397 griff aber Stilicho von der See aus erneut Griechenland an. Unter hohen Verlusten wich Alarich mit seinen Goten nach Epirus aus. Allerdings musste Stilicho ein weiteres Mal das Kampfgebiet verlassen, weil sich seine Soldaten undiszipliniert verhielten und einen Aufstand in Nordafrika die Versorgung Roms gefährdete. Dass Stilicho mit seinem Feldzug einmal mehr dokumentiert hatte, dass er die oströmische Regierung zu schwächen gedachte, profitierte auch Alarich von der Situation. Denn der Hofkämmerer Eutropius nahm damals Kontakt mit ihm auf. Ein Bündnis mit dem Goten schien ihm immer noch sicherer als eine Kooperation mit Stilicho. Alarich brachte das Bündnis nach 3 Jahren endlich an das lang ersehnte Ziel seiner Wünsche. Durch die Intervention des Eutropius erhielt er ein militärisches Kommando. Als Heermeister war er von nun an für Illyrien zuständig. In dieser Funktion konnte Alarich von der einheimischen Bevölkerung verlangen, dass sie Waffen und Ausrüstungsgegenstände für seine Truppen anfertigte und lieferte. Mit dem Heermeisteramt war gleichzeitig der höchste senatorische Rangtitel, der des Vir Illustris, verbunden. Nachdem Arkadius 399 Eutropius hatte fallen lassen, kam in Konstantinopel 400 eine gotenfeindliche Partei an die Macht, die die dort stationierte gotische Besatzung massakrierte und durch die der einst so mächtige Heerführer Gainas seinen Rückhalt verlor. Diese Ereignisse wirkten sich auch auf die Beziehungen zu Alarich aus, weil er jetzt nicht mehr mit der Unterstützung des oströmischen Hofes rechnen konnte und sogar um sein Amtsgebiet fürchten musste. Aus diesem Grund verließ er gegen Ende des Jahres 401 den Balkan und zog über die Julischen Alpen nach Italien. Alarich hatte für sein Unternehmen einen günstigen Zeitpunkt gewählt, da sich Stilicho jenseits der Alpen aufhielt und deshalb mit keiner größeren Gegenwehr zu rechnen war. Nachdem sie wahrscheinlich im November 401 einen Sieg am Fluss Timavus errungen hatten, belagerten die Goten zunächst Aquileia, ehe sie Anfang 402 durch die Po-Ebene bis nach Mailand zogen und dort Honorius mit seinem Hof einschlossen. Sie vermochten zwar nicht die kaiserliche Residenzstadt einzunehmen, doch brachte diese Belagerung für Mailand eine gravierende Veränderung mit sich. Denn damals verlegte der Kaiser seine Residenz in das durch seine natürliche Lage besser geschützte Ravenna. Andere Städte öffneten allerdings den Goten notgedrungen ihre Tore. Alarichs Erfolge in Oberitalien waren schließlich so groß, dass man einen baldigen Vormarsch seiner Truppen auf Rom befürchtete und die Befestigungsanlagen der Stadt ausbaute. Jedoch wendete sich alsbald das Blatt zugunsten der Römer. Bei Polentia am Fuße der Westalpen konnte Stilicho die Goten Ostern 402 stellen. In einem längeren Gefecht verloren sie ihre reiche Beute und viele Frauen und Kinder, unter ihnen Alarichs Familie. Obwohl sich die Kämpfe bis vor die Tore Hastas fortsetzten, wurde die militärische Schlagkraft der Goten durch diese Niederlage kaum beeinträchtigt. Alarich beabsichtigte damals auf der Suche nach einem neuen Stammesgebiet, sich nach Rätien und Gallien zu wenden. Doch wusste Stilicho eine Alpenüberquerung zu verhindern. Notgedrungen zogen die Goten sich daher wieder durch die Po-Ebene zurück und mussten im Sommer 402 bei Verona eine weitere Niederlage einstecken. Dezimiert und entmutigt kehrten sie über die Julischen Alpen in ihr altes Stammesgebiet im Osten Illyriens zurück. Angesichts dieser deprimierenden Lage, die an die Substanz des gotischen Heeres ging, spricht es für Alarichs Führungsqualitäten, dass er seine Truppen zusammenhalten konnte. Eine neue Situation ergab sich sehr bald, da sich die Beziehungen zwischen dem Ost- und dem Westreich verschlechterten. Diesmal war es Stilicho selbst, der sich an Alarich wandte. Vermutlich 404 oder 405 übertrug er dem Goten ein militärisches Kommando und forderte ihn auf, mit seinen Leuten nach Epirus zu ziehen. Der Heermeister sicherte sich durch dieses Abkommen den Anspruch des Westreiches auf Illyrien und vergrößerte die ihm zur Verfügung stehende Zahl an Soldaten. Obwohl ein Bündnis mit Stilicho zwangsläufig zu Konflikten mit dem oströmischen Kaiser führte, blieb Alarich in seiner isolierten Lage nichts anderes übrig, als auf dieses Bündnis einzugehen, zumal es ihn erneut an das Ziel seiner Wünsche brachte. Außerdem konnte er angesichts der politischen Entwicklung auf einen längeren Bestand dieses Abkommens hoffen, da sich das Westreich in einer zunehmend schwieriger werdenden Lage befand. Ende 405 drangen starke gotische Scharen unter Radagais Führung in Italien ein. Erst 406 konnten sie in der Nähe von Florenz aufgerieben werden. Silvester 406 überschritten einige sogenannte barbarische Völker den Rhein. In Britannien erhoben sich zur gleichen Zeit mehrere Usurpatoren gegen den Kaiser. Einer von ihnen, namens Konstantinus, setzte 407 mit allen verfügbaren Truppen nach Gallien über. Entgegen seiner Abneigung gegenüber den Goten sah sich Honorius gezwungen, Alarich um Hilfe zu bitten, obwohl Stilicho eine Okkupation Illyriens plante. Ende 407 oder Anfang 408 verließ Alarich mit seinen Soldaten Epirus und zog über Emona, Laibach, nach Noricum. Von dort schickte er eine Gesandtschaft zu Stilicho nach Ravenna, durch die er von dem Heermeister eine Entlohnung für seinen Aufenthalt in Epirus und den Einmarsch nach Noricum und Italien forderte. Stilicho hielt die gotischen Gesandten hin und reiste nach Rom, um mit dem Senat und dem Kaiser Alarichs Forderungen zu beraten. Er konnte schließlich die Mehrheit der Senatoren dazu bewegen, keinen Krieg mit Alarich zu führen, sondern ihm in Anbetracht seiner Verdienste in Epirus 4000 Pfund in Gold zu überreichen. Auf Stilichos Rat hin forderte Honorius dann Alarich noch auf, mit seinem Gefolge und römischen Truppen nach Gallien gegen Konstantinus zu ziehen. Jedoch führten die Goten diesen Befehl nicht aus, da Stilicho eine Intrige zum Opfer fiel. Nach Arcadius' Tod war ihm unterstellt worden, selbst die Herrschaft über das Ostreich übernehmen zu wollen. Mit Stilicho kamen nicht nur seine Anhänger, sondern auch viele Frauen und Kinder der Barbaren ums Leben. Ihre Angehörigen schlossen sich daraufhin Alarich an. Die Zahl der Überläufer wird mit 30.000 angegeben, dürfte aber eher bei 10.000 gelegen haben. Alarich vergrößerte so seine Streitmacht beträchtlich, jedoch war er klug genug, sich nicht zu einem Rachefeldzug hinreißen zu lassen. Er bat zunächst Honorius um den Abschluss eines Friedensvertrages und bot ihm an, sein Heer gegen Zahlung eines nicht gerade hohen Geldbetrages aus Noricum nach Pannonien zu verlegen und Frieden zu halten, was Honorius indes ablehnte. Daraufhin machte Alarich ernst und traf Vorbereitungen für seinen Marsch auf Rom. Von Ataulf, dem Bruder seiner Ehefrau, forderte er Verstärkung an. Ihn hatte er in Pannonien mit einer nicht unbeträchtlichen Zahl an Goten und Hunnen zurückgelassen. Offensichtlich sollten sie Alarich und seinen Leuten den Rückzug auf den Balkan ermöglichen. Noch bevor Ataulf eintraf, zog Alarich mit seinen Truppen westwärts, an Aquileia, Concordia und Altinum vorbei in Richtung Cremona. Dort überschritt er den Po und gelangte auf der Via Emilia über Bononia nach Ariminum. Von dort begab er sich nach Picenum und schlug erst jetzt den direkten Weg nach Rom ein. Kastelle und Städte, die unterwegs in seine Hände fielen, gab er zur Plünderung frei. Als die Goten Rom erreichten, kreisten sie die Stadt ein und schnitten sie von ihrer Lebensmittelzufuhr ab, die von der Hafenstadt Portus über den Tiber erfolgte. Da der erhoffte Entsatz ausblieb, starben viele Bewohner an Hunger und Seuchen. Die Lage war so entsetzlich, dass sich Kannibalismus ausbreitete. In dieser Notlage schickte der Senat eine Gesandtschaft in Alarichs Lager. Sie sollte ihm einerseits die Bereitschaft zum Frieden signalisieren, andererseits auch deutlich machen, dass die Römer gegebenenfalls bereit seien zu kämpfen. Als Alarich dies hörte, überschüttete er sie mit Hohn und antwortete sarkastisch: Dichteres Gras lässt sich leichter mähen als dünneres. Ferner soll er alles Gold und Silber, alle beweglichen Güter und barbarischen Sklaven für sich gefordert haben. Ergebnislos zogen sich daraufhin die Gesandten zurück. Eine zweite Senatsgesandtschaft konnte sich dagegen mit dem gotischen Heerführer einigen. Mit ihr vereinbarte Alarich die Zahlung von 5000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber sowie die Lieferung von 4000 Seidengewändern, 3000 purpurn gefärbten Fellen und Pfeffer mit einem Gesamtgewicht von 3000 Pfund. Des Weiteren sollte eine senatorische Gesandtschaft zu Honorius geschickt werden mit der Bitte, gegen die Zahlung von Geldern Frieden und ein Bündnis mit Alarich zu schließen. Der Kaiser willigte ein und ließ an die Goten Gelder aushändigen. Alarich hob daraufhin den Belagerungsring um Rom auf und begab sich mit seinen Truppen nach Etrurien. Durch Sklaven, die zu ihm überliefen, wuchs die Zahl seiner Soldaten auf 40.000 Mann an. Der Kaiser dachte jedoch nicht daran, den Friedensvertrag zu bestätigen und alle Forderungen Alarichs zu erfüllen. Vielmehr wollte er Zeit für einen Gegenschlag gewinnen. Einen 6.000 Mann starken Militärverband, den der Kaiser aus Dalmatien nach Rom abkommandiert hatte, konnte Alarich jedoch abfangen und fast vollständig aufreiben. Verärgert sperrte er jetzt die Zugänge nach Rom, unterstützte aber im Frühjahr 409 eine weitere Senatsgesandtschaft an den Kaiser, indem er ihr zu ihrem Schutz einige seiner Soldaten mitgab. Inzwischen war Ataulf mit seiner Streitmacht in Italien eingetroffen. Nachdem er unter hohen Verlusten einen Überraschungsangriff der Römer überstanden hatte, konnte er seine Truppen mit denen seines Schwagers vereinigen. Um eine direkte Konfrontation zu verhindern, entschloss sich der Prätorianer Präfekt Jovius im Auftrage des Kaisers, mit den Goten zu verhandeln. Die Verhandlungen nahmen anfangs einen guten Verlauf, obwohl der Gote nicht davor zurückschreckte, hohe Forderungen zu stellen. Honorius gestand seinem Prätorianerpräfekten zu, mit den Feinden die Lieferung einer bestimmten Menge an Gold und Getreide auszuhandeln. Gleichzeitig erklärte er aber ganz dezidiert, dass er Alarich oder einem anderen Mitglied seiner Familie niemals einen kaiserlichen Rangtitel oder ein militärisches Kommando verleihen werde. Wutentbrannt brach der Gote daraufhin die Verhandlungen ab und gab seinen Soldaten das Zeichen, wieder auf Rom zu marschieren. Kurz darauf kamen Alarich jedoch Bedenken, ob er nicht zu voreilig gehandelt habe. Um seinen immer noch vorhandenen Friedenswillen zu dokumentieren, schickte er Bischöfe als Gesandte zu Honorius, die erklärten, wie sehr der Gote Rom bewundere und vor einer Verwüstung der Stadt zurückschrecke. Gleichzeitig überbrachten sie seine gemäßigten Forderungen. In Ravenna hatten indessen Jovius und andere Amtsträger vor dem Kaiser geschworen, niemals mit Alarich Frieden schließen zu wollen. Honorius lehnte ab und ließ, obwohl der Usurpator Konstantinus weiterhin seine Herrschaft bedrohte, von überall her Truppen zusammenziehen. Als Alarich von der erneuten Ablehnung erfuhr, machte er seine Androhung wahr und rückte weiter auf Rom vor. Da die Bewohner der Stadt seiner Aufforderung, sich mit ihm gegen den Kaiser zu erheben, nicht nachkamen, riegelte er 409 Rom ein zweites Mal hermetisch ab. Wie im Vorjahr besetzte er mit seinen Truppen die Hafenstadt Portus und brachte dadurch die Lebensmittelvorräte der Stadt in seine Gewalt. Aus Angst vor einer neuen Hungersnot ging der Senat auf Alarichs Forderungen ein. Auf seine Weisung wurde der Stadtpräfekt und anerkannte Senator Priscus Attalus, der nach der ersten Belagerung an den Verhandlungen mit Honorius teilgenommen hatte, zum neuen Kaiser ausgerufen. Im Gegenzug ernannte Attalus Alarich zum Heermeister und Ataulf zum Reitergeneral. Als Kaisermacher erlangte Alarich eine neue Machtposition, die sich auch auf sein Machtbewusstsein auswirkte. Der neue Kaiser machte sich sogleich zu einem Feldzug gegen Honorius nach Ravenna auf. Dessen Offerte, sich mit ihm die Herrschaft zu teilen, lehnte er ab. An der Belagerung der kaiserlichen Residenzstadt beteiligte sich Alarich nur am Anfang und unterwarf anschließend die Emilia und Ligurien. Lediglich bei der Belagerung Bononias scheiterte er. In dieser Zeit kamen in ihm immer größere Zweifel an den Fähigkeiten und der Loyalität des Attalus auf. Dieser weigerte sich nämlich hartnäckig, auf Alarichs Rat hin eine angemessene Streitmacht nach Nordafrika zu schicken, obwohl die dortigen Amtsträger Honorius treu ergeben waren und keine Lebensmittel mehr nach Rom lieferten und somit eine weitere Hungersnot in der Stadt auslösten. Kurz entschlossen entkleidete daher Alarich Attalus seiner kaiserlichen Insignien und nahm ihn und dessen Sohn als Geiseln. Danach trat der guten König nicht weit von Ravenna entfernt in direkte Friedensverhandlungen mit Honorius, obwohl ihm dessen abgrundtiefer Hass auf die Goten nur allzu bekannt gewesen sein durfte. Die Aussichten auf eine Verständigung schienen gut zu sein, als der Gote Sarus, der mit Alarich seit langem verfeindet war, eine Verständigung zwischen den beiden Parteien vereitelte. Weil er Alarich attackierte, zog dieser verärgert ein drittes und letztes Mal gegen Rom und besetzte nach bewährtem Muster Portus. Am 24. August 410 ergab sich Rom schließlich. Seine Eroberung ist keineswegs auf die Belagerungskünste der Goten zurückzuführen, vielmehr fiel die Stadt durch Verrat in ihre Hände. 3 Tage lang plünderten die Goten Rom, jedoch zeigten sie durchaus Zurückhaltung und Mäßigung. Sie steckten zwar viele Häuser in Brand, schonten aber heilige Stätten der Christen. So blieben die Peterskirche und die Paulusbasilika unversehrt und mit ihnen die Bewohner der Stadt, die dort Zuflucht gefunden hatten. Nach der Eroberung der ewigen Stadt wandten sich die Goten nach Süden und marschierten durch Kampanien und Lucanien nach Bruttium. Von der bruttischen Stadt Regium beabsichtigte Alarich zunächst nach Sizilien und von dort nach Nordafrika überzusetzen. Offensichtlich wollte er damals das Vorhaben verwirklichen, dem sich Attalus noch einige Monate zuvor erfolgreich widersetzt hatte. In den wohlhabenden nordafrikanischen Provinzen dürfte sich Alarich ein vor römischen Angriffen relativ sicheres Siedlungsgebiet für seine Landsleute versprochen haben. Aber alle Planungen und Hoffnungen machten die widrigen Witterungsverhältnisse zunichte. Die für die Überfahrt bereitgestellten Schiffe wurden entweder vernichtet oder rissen sich aus ihren Verankerungen los. Entmutigt trat Alarich mit den Goten den Rückzug an, starb aber kurz darauf, gegen Ende des Jahres 410, an einer Krankheit. Seine Landsleute bestatteten ihn, wie der gotische Geschichtsschreiber Jordanes berichtete, auf eine besondere Weise. Nachdem sie den Fluss Bosento nach der Stadt Cosentia aus seinem Bett umgeleitet hatten, denn dieser Fluss fließt vom Fuße des Berges mit heilsamem Wasser an der Stadt vorbei, hoben also mitten im Flussbett Scharen von Gefangenen eine Begräbnisstätte aus, in deren Öffnung sie Alarich mit vielen Schätzen versenkten. Dann führten sie das Wasser wieder in sein Flussbett zurück und, damit niemand irgendwann von dem Ort erfuhr, brachten sie alle um, die mit ausgegraben hatten. Auf diese Weise wollten die Goten Alarichs Grab vor dem Zugriff der Römer und vor Grabräubern schützen. In der Tat ist seine Begräbnisstätte bis heute nicht gefunden worden. Angesichts seines frühen Todes könnte man in Alarich einen siegreichen, aber letztlich erfolglosen gotischen Heerführer sehen. Ein derartiges Resümee trifft aber nur auf den ersten Blick zu. Seine historische Leistung bestand darin, die Grundlagen für die Entstehung eines westgotischen Königreichs geschaffen zu haben. Theoderich, die Herrschaft der Goten über Italien. Der Aufstieg Theoderichs ist umso beachtlicher, als er nicht aus einer einflussreichen Familie stammte und nicht einem mächtigen Germanenstamm angehörte. Sein Volk der Goten bestand im frühen 5. Jahrhundert nämlich aus mehreren eigenständigen Teilstämmen. Einer dieser Teilstämme war 440 unter die Herrschaft von Attilas Hunnen geraten, die ihnen in Pannonien neue Wohnsitze zuwiesen. Theoderichs Familie, die Amaler, genossen das besondere Vertrauen Attilas. Denn sein Vater Theudemer und seine beiden Onkel Widimer und Valamer teilten damals die Herrschaft über die pannonischen Goten unter sich auf und begleiteten den Hunnenkönig auf seinem Feldzug nach Gallien, der 451 bekanntlich mit der Niederlage auf den katalaunischen Feldern endete. Als sich viele Völker nach Attilas Tod 454 von der hunnischen Herrschaft befreiten, profitierten auch die pannonischen Goten von diesem Sieg. Wallamer konnte die Hunnen sogar in einer weiteren Schlacht besiegen. Die spätere gotische Geschichtsschreibung hat versucht, dessen Sieg mit der Geburt Theoderichs direkt in Verbindung zu bringen. Die Angaben über die Dauer seiner Regierungszeit sprechen indes dafür, dass er kurz zuvor um 453 zur Welt kam. Über Theoderichs Mutter Ereliva ist bekannt, dass sie eine Konkubine des Gotenkönigs Theodemir war und dass sie im Unterschied zu ihren arianischen Stammesgenossen später zum katholischen Glauben übertrat und sich nach ihrer Taufe Eusebia nannte. Infolge der Stellung seines Vaters wurde Theoderich sehr bald in die Politik seines Stammes einbezogen, was seinem Leben die entscheidende Wende gab. Nach seinem Sieg über die Hunnen hatte sich Wallamer sehr bald mit den Römern arrangiert, um seinem Volk dessen Stammesgebiet in Pannonien zu sichern. Um 461 schloss er mit Kaiser Leo I. einen Vertrag, zu dessen Absicherung er seinen Neffen Theoderich als Geisel stellte. Die Geiselnahme sollte das weitere Leben Theoderichs entscheidend prägen, denn noch im Kindesalter gelangte er an den kaiserlichen Hof in Konstantinopel. Fernab von seiner provinziellen Heimat kam er in dieser bedeutenden Residenzstadt in Kontakt mit den verschiedenen kulturellen Errungenschaften der Griechen und Römer und erhielt eine umfassende Ausbildung bei den besten Lehrern seiner Zeit. Während der Geiselhaft Theoderichs konnten die pannonischen Goten ihre Herrschaft weiter ausdehnen. Sie besiegten die Sarmaten in Pannonien, vertrieben die Hunnen und fügten um 465 den Sueven und Skirren eine vernichtende Niederlage zu. In diesen Kämpfen fand Wallamer den Tod. Ihm folgte Theodemir nach. In der darauffolgenden Zeit fielen die pannonischen Goten in die Stammesgebiete der Sueven ein und machten weite Teile Noricums unsicher. 471 entließ Leo I. Theoderich aus seiner Geiselhaft. Mit dieser Geste wollte er in einer Zeit harter innenpolitischer Konflikte die immer mächtiger werdenden Goten wieder für sich gewinnen. Theoderich sah das Jahr seiner Rückkehr immer als den Beginn seiner Königsherrschaft an. Die Grundlage hierfür bot ihm ein Feldzug gegen die Sarmaten. Mit einem Heer von 6000 Mann setzte er über die Donau und stieß bis Singidunum vor. Dabei gelang es ihm, den Sarmatenkönig zu töten und dessen Familie gefangen zu nehmen. Jedoch behielt er seinen neuen Herrschaftsbereich nicht lange. Bedingt durch die kargen Lebensverhältnisse in Pannonien und interne Rivalitäten entschlossen sich die Goten, Pannonien zu verlassen. Theoderich stieß mit seinem Gefolge durch Makedonien bis nach Thessalien vor. Ermutigt durch diesen raschen Vorstoß folgte ihm bald darauf Theodemir mit dem bei ihm verbliebenen Teil der Goten. In Thessalonika einigte der Gotenkönig sich mit dem dortigen Befehlshaber der römischen Truppen, dass die Goten ein fruchtbares, günstig gelegenes Gebiet in Makedonien zugewiesen bekamen. Theodemir starb kurz nach Abschluss dieses Friedensvertrages. Als seinen alleinigen Nachfolger konnte er noch seinen erst 20-jährigen Sohn bestimmen. Wohl weil sie sich in Makedonien nicht sicher fühlten und mit den ausgehandelten Vertragsbedingungen unzufrieden waren, verließen die Goten das ihnen zugewiesene Land und zogen weiter nach Nordosten an die römische Grenze, in das Gebiet der niedermösischen Stadt Novae. Hier waren sie etwas näher an Konstantinopel, dem Machtzentrum des Reiches, und damit weiterhin in Reichweite des Kaisers. Ihr Kalkül sollte bald aufgehen, denn die pannonischen Goten wurden nun auch in die Machtkämpfe um den kaiserlichen Thron hineingezogen. Nach dem Tod Leos I. 474 hatte Zeno die Herrschaft übernommen, allerdings musste er vor dem Heermeister Basiliskus, dem Schwager Leos I. aus Konstantinopel, fliehen. Unterstützung hatten seine Gegner bei den thrakischen Goten und deren König Theoderich Strabo, dem Neffen von Aspars Frau und einem Verbündeten Leos I. gefunden. Trotz der Namensgleichheit war dieser Gotenkönig nicht mit dem Amala verwandt. Diesen bat jetzt Zeno um Hilfe und Theoderich ließ sich darauf ein, nicht ohne Erfolg. Als Zeno 476 nach Konstantinopel zurückkehren konnte, ernannte er Theoderich zum Heermeister am Hofe und verlieh ihm den damit verbundenen Ehrentitel Patricius. Um seinen Verbündeten, der keiner der mächtigen Heermeisterfamilien angehörte, zu stützen und seine Vorrangstellung zu verdeutlichen, adoptierte Zeno den Amaler nach germanischer Sitte und erkannte ihn als Waffensohn an, eine bis dahin unbekannte und einmalige Auszeichnung durch den Kaiser. Damit fanden die Streitigkeiten kein Ende. Theoderich Strabo wollte seine verlorene Machtposition mit Hilfe von Zenos Gegnern zurückgewinnen. Als der Kaiser zum Gegenangriff auf die thrakischen Goten überging, konnte sich Theoderich der Aufforderung Zenos zum Feldzug nicht entziehen. Bei aller Vorsicht geriet das Unternehmen für Theoderich fast zu einem Desaster. Die versprochenen Truppen des Kaisers blieben aus, als nach einem beschwerlichen Marsch die pannonischen Goten auf ihre thrakischen Stammesgenossen stießen, verstand es Strabo durch geschickte Propaganda, viele von ihnen auf seine Seite zu ziehen. Theoderich blieb nun nichts anderes übrig, als sich mit seinem Gegner zu treffen und mit ihm einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Bei Zeno beschwerte er sich indes darüber, dass dieser ihn durch ein Abkommen mit Strabo hintergangen habe und forderte Land und Getreide für seine Leute. Der Kaiser wies die Vorwürfe des Gotenkönigs zwar zurück, wollte es aber dennoch zu keinem Bruch mit ihm kommen lassen. Vielmehr versprach er ihm eine reiche Belohnung für den Fall, dass er Strabo besiege, und als Ehefrau eine Frau aus den höchsten Kreisen des Reiches. Theoderich ließ es jedoch nicht zu einem Bruderkrieg kommen und änderte sein Vorgehen. Mit seinen Truppen zog er raubend und plündernd nach Makedonien. Ehe ihn ein Angebot Zenos für ein neues Siedlungsgebiet erreichte, zog Theoderich mit seinen Truppen weiter und eroberte mit einer List im Sommer 480 Dyrrhachium. Zum Vorteil gereichte Theoderich, dass seine römischen Gegner sich nicht einig waren. Sabinianus Magnus, der Heermeister für Illyrien, war zum Kampf entschlossen, während der kaiserliche Gesandte Adamantius hoffte, den Goten durch ein Abkommen wieder an sich binden zu können. Er bot ihm Land in der Provinz Dardania an. Theoderich ging darauf ein und versprach als Sicherheit Geiseln, unter ihnen seiner Mutter und Schwester, sowie seinen persönlichen Besitz als Pfand. Ferner erklärte er sich zum erneuten Feldzug gegen Strabo bereit, brachte dabei aber seine Hoffnung zum Ausdruck, wieder zum Heermeister ernannt zu werden. Im Hinblick auf seinen weiteren Werdegang ist bemerkenswert, dass Theoderich sich bereit erklärte, auf Befehl Zenos nach Dalmatien zu ziehen, um den aus Italien geflohenen Kaiser Julius Nepos wieder auf dessen Thron zu helfen. Diese Pläne zerschlugen sich indes sehr schnell, nachdem Sabinianus Magnus den gotischen Tross angriff und den größten Teil der Goten gefangen nahm. Nur mit viel Glück konnten Theoderichs Bruder Theodemund und seine Mutter den Römern entkommen. Die Lage schien für Theoderich ziemlich aussichtslos zu werden, zumal sich Zeno mit Strabo verbündete, um eine erneute Usurpation zu verhindern. Jedoch zerbrach das Bündnis, sobald der Kaiser seinen Gegner besiegt hatte. Strabo wollte sich daraufhin wieder mit dem Amaler zusammenschließen und zog mit seinen Truppen nach Griechenland. Bei einem Sturz vom Pferd nahe der makedonischen Grenze verletzte er sich so schwer, dass er 481 starb. Theoderich konnte in der Zwischenzeit die Angriffe der römischen Truppen abwehren. Da gegen ihn nichts auszurichten war, schloss Zeno 483 ein weiteres Bündnis mit dem Gotenkönig. Er versprach ihm nicht nur das Gebiet, das die Goten bereits 476 eingenommen hatten, sondern ernannte ihn erneut zum Heermeister am Hofe und nominierte ihn zum Konsul für das Jahr 484. Der Amaler konnte seinen Entschluss sogar noch weiter steigern, indem er den größten Teil der thrakischen Goten auf seine Seite zog. Deren unbeliebten König, Strabos Sohn Rekitach, zu dem trotz möglicher familiärer Beziehungen eine große Rivalität bestand, hatte Theoderich 484 in einem Konstantinopler Vorort bei einem Gastmahl eigenhändig umgebracht. Infolge dieses Verbrechens verdoppelte er sein Gefolge und verfügte nun über 20.000 Soldaten. Mit der Vereinigung der pannonischen und thrakischen Goten war ein neuer Stammesverband entstanden, der gemeinhin als Ostgoten bezeichnet wird. Um diesen Verband zusammenhalten zu können, musste Theoderich ihm ein gemeinsames militärisches Ziel geben. Dafür nahm er mit ihm zunächst an den Feldzügen Zenos in Kleinasien teil. Allerdings zweifelte der Kaiser bald an der Loyalität des Goten und rief ihn als Befehlshaber ab. In der darauffolgenden Zeit zog Theoderich mit seinen Truppen plündernd durch Thrakien gegen die Bulgaren und sogar gegen Konstantinopel. Um ihn zu beschwichtigen, gab ihm Zeno seine Schwester Amalafrida zurück, die vermutlich während der Okkupation von Dyrrhachium als Geisel in die Hauptstadt gekommen war, und zahlte überdies noch einen hohen Geldbetrag. Angesichts dieser von gegenseitigem Misstrauen geprägten Lage musste nach einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ausweg gesucht werden. Naheliegend war es, Theoderich mit einem Feldzug zu betrauen, der ihn und seine Goten für längere Zeit weit weg von Konstantinopel band. Als Ziel bot sich Italien, das Stammland des Römischen Reiches, an. Dort hatte 476 ein anderer germanischer Heerführer namens Odoaker die Macht an sich gerissen. Im Spätsommer 488 brach Theoderich auf. Immerhin 20.000 Krieger schlossen sich ihm an. Da sie ihre Frauen und Kinder mit sich führten, zogen rund 100.000 Menschen nach Italien. Gut ein Jahr benötigten die Goten so für ihren Zug nach Italien. Am Isonzo stießen sie am 28. August 489 zum ersten Mal auf die Truppen Odoakers. Überrascht von einem geschickten Manöver Theoderichs, zogen diese sich in das stark befestigte Verona zurück. Aber auch hier zeigte sich das Gotenheer seinem Gegner überlegen und vertrieb ihn aus seinen Stellungen. Odoaker floh daraufhin in die kaiserliche Residenzstadt Ravenna. Der Krieg gegen Odoaker sollte sich noch mehr als 3 Jahre hinziehen. Um sich die Herrschaft über Oberitalien zu sichern, zog Theoderich nach Mailand. Die Bewohner der oberitalischen Metropole öffneten ihm, wie auch die Pavias, die Tore. Theoderich erhielt überdies Unterstützung von den Westgoten. So gestärkt fügte der Amaler am 11. August 490 in einer verlustreichen Schlacht am Oberlauf der Adda dem Heer seines Gegners eine schwere Niederlage zu. Als sich Odoaker wiederum nach Ravenna absetzte, blieb ihm jetzt Theoderich auf den Fersen. Ende August 492 gelang dem Gotenheer endlich der entscheidende Schlag. Mit der Einnahme von Rimini beschlagnahmten sie Kriegsschiffe, mit denen sie Ravenna von der Zufuhr über die Adria abschneiden konnten. Aufgrund einer großen Hungersnot ergab sich schließlich die Stadt. Auf Vermittlung ihres Bischofs Johannes vereinbarten Theoderich und Odoaker, sich als gleichberechtigte Partner die Herrschaft zu teilen. Am 26. Februar 493 zogen die Goten in Ravenna ein. Jedoch dachte ihr König nicht daran, sich nach den jahrelangen Kämpfen die Herrschaft teilen zu wollen. Bei einem gemeinsamen Gastmahl tötete er Odoaker eigenhändig mit seinem Schwert. Diese Tat war zugleich das Signal für ein regelrechtes Massaker an Odoakers Familie und Gefolgsleuten. Theoderich regierte von da an allein über Italien, die Alpenprovinzen, Rätien und Noricum und die Donauprovinzen Dalmatien und Pannonien. Allerdings tat er dies ohne offizielle Anerkennung aus Konstantinopel. Mit Zeno hatte er noch vor seinem Abmarsch vereinbart, dass er, sollte er erfolgreich sein, bis zur Ankunft des Kaisers stellvertretend für ihn über Italien herrschen würde, ohne sich indes auf seine eigene amtliche Stellung zu verständigen. Nach seinem Sieg an der Adda schickte Theoderich 490 eine Gesandtschaft mit Senatoren zu Zeno, die darum bitten sollte, ihn wie Odoaker als König anzuerkennen und ihm als Anerkennung das kaiserliche Ornat zu schicken. Zeno ließ jedoch mit einer Antwort auf sich warten. Als Theoderich daher 491-492 eine zweite Gesandtschaft losschickte, erreichte sie Konstantinopel zu einem Zeitpunkt, als Zeno bereits gestorben war. Dessen Nachfolger Anastasius I. wollte seinerseits die Gelegenheit nutzen, die Anerkennung Theoderichs von der Klärung kirchenpolitischer Streitfragen abhängig zu machen. Darauf ließ sich der Gotenkönig aber nicht ein. Immerhin hatte ihn das Gotenheer nach der Ermordung Odoakers durch eine Schilderhebung zum König ausgerufen. Es war dies seine dritte Königserhebung gewesen. Im Unterschied zu den beiden ersten Erhebungen herrschte Theoderich jetzt nicht über einen Personenverband gotischer Krieger, sondern über Römer und Goten in einem fest umgrenzten Gebiet. Mit seiner Königserhebung dokumentierte er außerdem, dass er aus eigener Kraft herrschen könne und dass er die Nachfolge des Königs Odoaker angetreten habe. Dennoch musste Theoderich weiterhin den Ausgleich mit Konstantinopel suchen, wollte er nicht als Usurpator bezeichnet werden. Anastasius I. war angesichts des Abkommens zwischen Zeno und seinem Waffensohn darauf aus, einen offenen Konflikt zu vermeiden. Als sich der Streit zwischen dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel entspannte, brachte schließlich 497 eine dritte Gesandtschaft eine Einigung zustande. Anastasius I. erkannte den Gotenkönig als König mit seinen umfangreichen Machtbefugnissen an und ließ ihm als Zeichen seiner Anerkennung die einst von Odoaker zugesandten kaiserlichen Herrschaftsabzeichen überbringen. Theoderich akzeptierte im Gegenzug die Suprematie des oströmischen Kaisers. Theoderichs Aussage über die Vorrangstellung des Kaisers blieb kein Lippenbekenntnis, sondern kam in mehreren Verhaltensweisen zum Ausdruck. Der Gotenkönig nahm nicht den Titel Augustus an, zeigte sich nicht mit einem kaiserlichen Diadem und Zepter, residierte nicht im Kaiserpalast von Ravenna. Auch ließ er keine Münzen prägen und die von ihm nominierten Konsuln von Ostrom ernennen. Allerdings trug er ein Purpurgewand, baute sich in Ravenna seinen eigenen Palast und ließ von sich Bildnisse anfertigen. Wie den Kaiser, so musste man ihn mit Dominus und Prinzeps anreden. Ab 500 trug er den seit Konstantin für Kaiser üblichen Gentilnomen Flavius, so dass sein offizieller Name Flavius Theodoricus Rex lautete. Entscheidend war für Theoderich letztlich, dass er dieselbe Machtfülle wie ein Kaiser besaß. Da die Goten nach ihrem Sieg nicht in der italischen Bevölkerung aufgingen, sondern ihre Eigenständigkeit bewahrten, erweiterte Theoderich die Verwaltung des Landes um eine ethnische Komponente. In den Städten und Provinzen setzte er Komitees ein, die als Befehlshaber der Gotengemeinden gleichzeitig deren Richter waren. Bald wurde Theoderich in einen innerkirchlichen Konflikt hineingezogen, obwohl er nicht katholisch war. Als 498 nach der Wahl des Diakons Symmachus zum Papst die Anhänger der probyzantinischen Partei mit Laurentius einen Gegenpapst wählten, riefen beide Parteien Theoderich als Schiedsrichter an. Unter rein formaljuristischen Aspekten entschied er sich für Symmachus als den rechtmäßigen Papst, doch zogen sich die Auseinandersetzungen etliche Jahre hin. Der Ausgleich zwischen der Ost- und Westkirche, den schließlich der neue Kaiser Justin 519 bewirkte, konnte Theoderich indes nicht recht sein. Warf er doch insgeheim die Frage auf, warum der kirchenpolitischen Einheit nicht auch die politische folgen könne. Dabei hatte Theoderich immer darauf geachtet, durch eine geschickte Außenpolitik sein Reich gegen Machtansprüche aus Konstantinopel zu sichern. Dafür musste er die germanischen Königreiche im Westen für sich gewinnen, um nicht in einen Zweifrontenkrieg zu geraten. Wie germanische Könige und römische Kaiser vor ihm, versuchte Theoderich, einige Herrscher durch Eheschließungen an sich zu binden. So ehelichten seine Tochter Theodegoto und Ostrogoto vor 496 den Westgotenkönig Alarich und den burgundischen Thronfolger Sigismund. Vor allem von den Burgundern fühlte sich Theoderich bedroht, waren sie doch 490 unter ihrem König Gundobad plündernd in Ligurien eingefallen. Da aber eine Eheschließung allein sie nicht von weiteren Raubzügen abhielt, schickte Theoderich bald nach der Ermordung Odoakers eine Gesandtschaft zu ihrem gallischen Nachbarn, dem Frankenkönig Chlodwig, und bat ihn um die Hand von dessen Schwester Audifleda. Allerdings zeigte diese Bündnispolitik erste Risse, als Theoderich sich dazu verleiten ließ, seine Herrschaftsansprüche auf dem Balkan geltend zu machen. Den Anlass hierfür boten ihm die Gepiden, die durch einen Zusammenschluss ihrer Teilstämme eine zunehmende Bedrohung darstellten. Als ein gotisches Heer dort eintraf, brach die Herrschaft des Gepidenkönigs Traserich schnell zusammen. Auf diesem Feldzug eilten die Goten dem Gepiden Mundo, den Traserich um seine Thronansprüche gebracht hatte, zu Hilfe und besiegten mit ihm ein oströmisches Heer. Einerseits hatte Theoderich Pannonien seinem Machtbereich eingegliedert, andererseits Kaiser Anastasius I. brüskiert, dem durch die Kämpfe mit den Persern zunächst die Hände gebunden waren. In Chlodwig fand der Kaiser einen geeigneten Verbündeten. Dass dieser seine Herrschaft in Gallien zu Lasten der Alamannen und Westgoten ausdehnte, konnte Theoderich nicht ohne weiteres akzeptieren. Als der Frankenkönig nach seinem Sieg über die Alamannen die Westgoten 508 vernichtend schlug, musste Theoderich dies jedoch tatenlos hinnehmen, obwohl in diesem Krieg sein Schwiegersohn Alarich II. Fiel. Er konnte nicht eingreifen, weil 507-508 eine oströmische Flotte die Ostküste Italiens angriff. Aber bereits im Juni 508 demonstrierte Theoderich eindrucksvoll seine Stärke. Bei Mailand zog er seine Truppen zusammen, die auf unterschiedlichen Wegen in Gallien einfielen. Das Gebiet südlich der Durance zwischen der Rhone und den Alpen verleibte er als Präfektur Gallien seinem Reich ein. Die ehemals westgotischen Gebiete zwischen Garonne und Loire überließ er den Franken. Allerdings erhob Theoderich bald darauf für seinen noch minderjährigen Enkel Amalarich, den Sohn Alarichs II., Anspruch auf die Regentschaft über das restliche Westgotenreich. Seine Truppen vertrieben 511 und 513 Gesalech, den unehelichen Sohn Alarichs II. Offiziell herrschte Theoderich nun über ein Gebiet, das von Gibraltar über Südfrankreich und Italien bis zum Balkan reichte und in seiner Ausdehnung dem einiger weströmischer Kaiser entsprach. Seine Herrschaft in Spanien bestand jedoch nur nominell, da er sich dort nie persönlich aufhielt. Die Zeit zwischen 507 und 511 nutzte Theoderich, um sein Bündnissystem zu erweitern. Dem Thüringer König Herminafried, dessen Volk durch die Eroberungen Chlodwigs zu direkten Nachbarn der Franken geworden war, gab er seine Nichte Amalabirga zur Frau. Das Verhältnis zum oströmischen Kaiser hatte sich inzwischen beruhigt, und nach dem Tod Chlodwigs 511 waren keine weiteren Konflikte mit den Franken zu befürchten. Erst 522 kam es wieder zu einer militärischen Auseinandersetzung, diesmal sogar gemeinsam mit den Franken gegen die Burgunder. Den traurigen Anlass hierfür bot deren König Sigismund, der auf Anraten seiner zweiten Ehefrau seinen Sohn aus erster Ehe Siegerich, Theoderichs Enkel, hatte umbringen lassen. Den ersten und entscheidenden Schlag in diesem Krieg führten die Franken. Sie fielen in das Gebiet der Burgunder ein und nahmen Sigismund und seine Familie gefangen. Die Goten nutzten ihrerseits sehr zum Unwillen ihres Bündnispartners die Lage aus und okkupierten kampflos die burgundischen Gebiete zwischen Durance und Isère. Dies war der letzte größere Erfolg des Gotenkönigs. Innen wie außenpolitisch entwickelte sich für ihn die Lage zunehmend problematischer. Zum einen nahmen die Querelen mit führenden katholischen Senatoren zu, die in Verbindung mit dem oströmischen Kaiser standen, zum anderen war die Frage der Nachfolge ungeklärt. So entsprach Theoderich dem Beschluss eines senatorischen Standesgerichtes, dass Boetius den bedeutendsten Philosophen seiner Zeit wegen Hochverrats zum Tode verurteilte. Da der Gotenkönig ohne Söhne geblieben war, hatte er als Thronfolger den Ehemann seiner Tochter Amalaswinta, den Westgoten Eutarich Siliga, auserkoren. Um seine Stellung zu festigen, erreichte Theoderich, dass ihn Kaiser Justin für das Jahr 519 zum Mitkonsul ernannte und ihn als Waffensohn annahm. Außerdem versuchte er, Eutarich stärker in die Verwaltung des Reiches einzubinden. Der frühe Tod Eutarichs um 523 machte aber seine Pläne zunichte. Eutarich hinterließ zwar einen Sohn namens Atalarich, als Minderjähriger kam er jedoch noch nicht als König in Frage. 526 verschlechterte sich das Verhältnis zu den Vandalen dramatisch. Ihr neuer König Hilderich richtete nicht nur seine Politik nach dem oströmischen Kaiser und der katholischen Kirche aus, sondern ließ auch die Ehefrau seines Vorgängers Theoderichs Schwester hinrichten. Angeblich hatte sie einen Umsturz geplant. Der Gotenkönig wollte diesen verwandten Mord nicht tatenlos hinnehmen und plante erstmals in seinem Leben den Bau einer großen Flotte, um mit ihr die Vandalen in Nordafrika angreifen zu können. Ein Termin für ihr Auslaufen war bereits festgelegt, wurde aber verschoben. Im August erkrankte Theoderich schwer. Und da er sein Ende nahen fühlte, berief er, ähnlich wie sein Vater Theodemir bei seiner eigenen Königserhebung, eine Versammlung hochrangiger Goten ein. Mit einem Treueeid verpflichtete er sie auf seinen Enkel Athalarich als seinen Nachfolger und forderte sie auf, den Senat und das römische Volk zu lieben und nach Gott den Kaiser im Osten immer friedlich und gewogen zu halten. Nach seinem Tod am 30. August 526 wurde Theoderich vor der Stadtmauer Ravennas in dem Monument bestattet, mit dessen Bauarbeiten bereits zu seinen Lebzeiten begonnen worden war. Sein Reich zerfiel bald nach seinem Tod. Die historische Leistung Theoderichs bestand nicht darin, ein dauerhaftes Reich gegründet zu haben, sondern in seiner Vorbildfunktion. Er hatte bewiesen, dass ein Germane erfolgreich und zur Zufriedenheit der römischen Bevölkerung über weite Teile des römischen Reiches herrschen.